Ich habe eine Frage. Sie haben viele Ausdrücke benutzt, indem ich mittlerweile, ich konnte Ihnen nicht folgen. Indem zum Beispiel, Sie wollten mir versuchen, mir, was Philosophie heißen sollte. Ne? Dann zweitens, dann kamen Sie auf den Punkt mit Materialismus. Dann kamen Sie dann natürlich mit Religion oder wie auch immer. Ne? Ich habe von denen, von diesen drei Ausdruckweisen, die Sie benutzt haben, ne, ich habe immer noch nicht kapiert, was Sie mir sagen wollten. A. Philosophie. B. Materialismus. C. Religion. Was hat Religion mit Materialismus zu tun? Was hat Philosophie mit Materialismus zu tun? Was hat Materialismus oder Religion mit diesen Zusammenhängen? Würden Sie mir bitte das erklären? Ich habe es notiert. Soll ich direkt oder machen wir eine Runde? Wie Sie wollen. Können eine Runde machen. Und vielleicht habe ich das falsch verstanden. Nein, ich sag da. Okay, es gibt keine weitere Meldung, dann kannst du direkt antworten. Also vielleicht nochmal, ich habe auch Literatur mit, weil es war jetzt so ein Durchgang, um mal ein paar Grundbegriffe zu bringen. Und ich weiß, als ich das auch zum ersten Mal gehört habe, war es nicht ganz einfach. Also Philosophie ist, man könnte vielleicht sagen, die Art des Denkens, die Weltanschauung, also wie wir als Menschen unsere Umwelt betrachten. Das alles, was so vor uns geht, das macht, seit es die Menschen gibt, haben sie zum Beispiel in der Urgesellschaft, haben sie gesehen, da gibt es Donner, da gibt es Naturkatastrophen, also Überschwemmungen oder Dürren und so. Und dann haben die Menschen am Anfang versucht, eine Erklärung darüber zu finden, und haben zum Beispiel dann irgendwie sich religiöse Gedanken gezimmert nach dem Motto, das ist irgendwie ein höheres Wesen, was uns bestraft mit Naturkatastrophen. Oder wir müssen dann Opfer bringen, damit das höhere Wesen uns das Wetter so bringt, damit wir unsere Ernte einfahren können, damit wir überleben können. Das war am Anfang. Erst viel später kamen dann die Erkenntnisse der Naturwissenschaften, wie Gewitter entstehen oder wie Naturkatastrophen entstehen. Und heute wissen wir ja auch, wie die globale Umweltverschmutzung entsteht. Also Philosophie ist eine Weltanschauung. Die Menschen waren immer gezwungen, sich irgendwelche Gedanken zu machen über die Gesellschaft, über die Natur. Sie sind ja Teil der Natur, kommen ja aus der Natur. Und der Mensch kann sich nicht abheben von der Natur. Und das ist das Erste. Philosophie ist einfach Weltanschauung. Und da gibt es allerlei, also so eine ganze Bandbreite von verschiedenen Erklärungen für das, was abgeht. Okay. So, richtig. Materialismus und Idealismus nochmal. Die Hauptfrage ist, das sind zwei, sagen wir, zwei gegensätzliche Betrachtungsweisen. Ist zuerst die Materie oder ist zuerst die Idee? Das heißt, da trennen sich die verschiedenen Philosophien und Schulen. Die einen sagen, zuerst ist eine Idee da. Also wie in der Bibel, die Schöpfungsgeschichte. Ich war ja auch im Religionsunterricht in der Schule. Am Anfang war Gott, Gott schuf die Erde, Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das ist praktisch Religion und das ist in dem Sinn Idealismus, weil man sagt, zuerst war was Übernatürliches die Idee Gott. Und die hat dann die Materie geschaffen. Ja? Wir sind aber jetzt mittlerweile ja so, so gelehrt, also als Schüler, Studenten, ja. Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Ja. Wir wissen ja zum Beispiel von der Wissenschaft, dass zum Beispiel das man kann die Religion mit Materialismus nicht vermischen. Dürfen sie nicht. Weil, wenn sie sagen, weil ich bin römisch-katholisch, ich bin Chilene geboren, in Chile geboren, ne, und mein Glauben, klar, mein Glauben als Wissenschaftler kann ich nur sagen, es gibt etwas, das unter Materie ergeben hat. Aber sie können unsere Menschheit, was sie vorhin in ihren Argumenten gebracht haben, sie können uns als Mensch nicht dazu verleiten, irgendwie als Materialismus oder Religion. Das geht nicht. Das geht nicht. Man kann nur an eins glauben, oder Glauben ist jeder überlassen. Ne? Aber wir sind dazu geneigt, ich bin dazu geneigt, jetzt mittlerweile irgendwie an die Wissenschaft zu glauben. An Wissenschaftler natürlich. Das heißt, Sie sind eher Agnostiker oder was? Bitte? Sind Sie dann eher Agnostiker oder was? Wenn Sie sagen, dass Sie dazu neigen, eher an die Wissenschaft zu glauben, dann würden Sie aber auch, also wenn Sie religiös sind, dann würde das ja wieder ausschließen, dass Sie dann anders glauben dürfen. Ich sagte nur Wissenschaft, weil ich da diese Ausdruckweise, die uns geleitet ist, also die uns gegeben ist, ich kann keine andere Ausdruckweise dazu benutzen. Wüsste ich nicht. Wenn Sie eine bessere Ausdruckweise wissen, weil ich weiß es nicht, aber diese Wissenschaft, die wir jetzt kennen, zum Beispiel irgendwie von unserer Welt, unserer Religion, was eine ganz andere Welt ist, ne, als Materie, was ihr habt Material, Materie benutzt, das Wort, was er benutzt hat, als Materialismus, als Benutzung benutzt, nicht als Materie. Darum ging mir das. Nur darum ging mir das. Habe ich mich richtig ausgedrückt? Oder? Nein. Ja, nein, ja. Oder ich habe noch Fragen. Dialektisch gesagt. Nee, ich kann das wieder anders artikulieren, also keine Ahnung. Dann kannst du es nur so sagen, wie du es sagen kannst. Ja, eben. Nee, und deswegen. Aber. Ob das jetzt richtig ist? War das so, wo ich Sie eben gerade gestört hatte? Wir stören uns nicht, wir diskutieren. Das finde ich auch super. Bitte? Wir stören uns nicht, wir diskutieren. Nee, das ist so. Deswegen, das war die Frage. Ich meine, er hat mich auf die Bank geworfen, sag ich mal. Ich bin jetzt auch gar nicht so sicher, was Sie jetzt genau gemeint hatten, weil ich glaube, Sie wollen ja darauf hinaus, dass, also ich habe es jetzt so verstanden, Materialismus, also jetzt auch eben wie zum Beispiel, wir haben ein tolles Beispiel, ja, diese Urgesellschaft, okay, wir haben Donner, wir haben Blitze, wir haben Kiwi, es gibt so irgendwelche Götter, und die, um das zu erklären, und Materialismus also auch als Erklärung dafür, wie die Welt eben de facto oder gegenwärtig funktioniert, und eben auch als eine der Ursachen oder von Ihren Worten oder von Marx Worten die Ursache für sehr viele oder wahrscheinlich alle Probleme nach dieser Auffassung jetzt, die gegeben da sind und die eben dazu führen müssten. Also als eben als Erklärung. Das heißt, dann wäre vielleicht da diese Verbindung, dass Sie sagen, Religion, ja, die Erklärung für die Welt oder möglich und Materialismus aber eben auch als mögliche Variante, um, ich weiß es nicht. Also er benutzt aber das Wort nicht für Materie, sondern Materialismus. Und das ist das Problem. Und dann in Verbindung mit Religion oder mit Menschen, ne, das hat nicht gepasst. Also mir hat das nicht gepasst. Oder habe ich was falsch gemacht? Ich glaube, der Junge wollte wahrscheinlich auch. Ich wollte sagen, dass die ganzen Begriffe wahrscheinlich irgendwie erklärt werden sollen, halt in was sie bedeuten, halt jetzt in der Betrachtungsweise, in dieser marxistischen Betrachtungsweise. So, von daher geht es jetzt nicht in dem Sinn um die Begriffe, sondern wie man jetzt mit den Begriffen diskutiert. Das ist ja jetzt mehr so ein Bild ab, damit wir hier diskutieren. Ach so, ja, es geht aber gut, ich meine, wenn eine Person irgendwie so einen Vortrag hält, da muss man natürlich irgendwie die Ausdruckweise dann natürlich so annehmen, wie man dann, also wie ich persönlich so annehme. Ne? Ja. Und deswegen kann ich auch diskutieren und deswegen vielleicht, wie gesagt, zum zweiten Mal, vielleicht habe ich was falsch verstanden oder ja. Das Wir haben noch zwei weitere Meldungen. Ich habe einmal Christoph und vielleicht Steve wollten vielleicht auch noch was sagen. Also vielleicht erstmal Christoph. Ich zucke immer, ja. Ja, also Materialismus finde ich ziemlich einleuchtend so jetzt im ersten Moment und würde darüber jetzt auch nicht so viel sagen wollen. Also auch, dass man, ja, dass halt auch unsere Gedanken halt eine Konsequenz aus den Neuronen, aus den Aktivitäten und Prozessen in unserem Gehirn entstehen und so weiter. Und man weiß ja auch, wenn man jetzt einen Kater hat oder ganz wenig gegessen hat und Hunger hat, dann kann man auch schlecht denken. Und wenn man sich gut ernährt ist und vielleicht auch ein bisschen Sport gemacht hat, dann merkt man auch, dass das auch eine Auswirkung hat auf seine eigene geistige Möglichkeiten. Und ich glaube, das macht das alles noch ein bisschen mal plastischer und dann kann man das vielleicht auch aus der Lebenserfahrung nachvollziehen. Und aber ich persönlich fand Dialektik total krass, so, als ich das zum ersten Mal mich damit auseinandergesetzt habe und das gelesen habe. Und das hat so auch so einen Turn auch so in meiner politischen Bildung auch so bewirkt, weil das hat auch so mal beschrieben, konkret so, krass, ja, das beschreibt so, wie man auch denkt. Und ich habe das auch so richtig dann nachvollziehen können, dass es auch voll idiotisch ist, wenn man immer nur so formal sich immer nur einzelne so Abschnitte, so Bilder anschaut, ne? Schnappschüsse, wie es gesagt wurde, und dann gar nicht erkennen kann, in welche Richtung das sich vielleicht was dann weiter bewegt oder woher das etwas kam, ja? Und da war halt der Vergleich auch mit der AfD auch richtig gut und es gibt halt gibt auch sehr viele Vergleiche, die mir jetzt so als Physikstudent auch mit der Wissenschaft und der Physik halt so einfallen. Also einerseits das, was auch gesagt wurde mit den Phasenübergängen. Also wenn man von einem flüssigen in einen gasförmigen Aggregatzustand übergeht oder sowas und dass das auch immer mit einer, also auch mit so einem Cut, auch mit so einem Sprung quasi passiert. Und da gibt es auch noch ein bisschen abstraktere Übergänge, zum Beispiel gibt es einen Punkt, wenn der Druck und die Temperatur hoch genug sind, dann gibt es ein Fenster, ab dem ist was überkritisch. Und das bedeutet, dass man dass der Stoff, also die Eigenschaften von der Flüssigkeit und von einem Gas gleichzeitig hat und man gar nicht mehr unterscheiden kann, ob es jetzt flüssig oder gasförmig ist. Und da gibt es dann auch so Experimente, wo das dann total cool ist, wo man dann so, es ist halt sehr klein, weil es sehr viel Druck braucht, und dann sieht man, dass es das Wasser quasi eine Oberfläche hat und dann auf einmal zerfließt das so und wird dann so gasförmig, aber ist irgendwie auch flüssig und das ist sehr interessant und da kann man dann auch, und das ist dann auch abrupt ab einem bestimmten Punkt und dann zerfällt die ganze Struktur und man kann es gar nicht mehr nachvollziehen, was das ist und das ist, zeigt auch richtig so gut den Sprung von der Quantität in eine neue Qualität. Und also das heißt, es gibt so einen Meso-Zustand zwischen flüssig und gas. Das ist einfach eher ein Überzustand, weil es ja beides ist. Das hat beide Eigenschaften. Aber das ist auch sehr speziell und bestimmt auch zu kompliziert, das jetzt alles so zu erklären. Aber ich wollte nur mal so einen Ausblick auch geben. Also das ist, also je mehr man sich auch mit der Wissenschaft so auseinandersetzt, desto besser kann man das auch so erkennen, dass das halt eine Methodik auch oder eine Denkweise auch ist. Also quasi wie dieser, also man hat natürlich so normal den gesunden Menschenverstand und so, aber das ist quasi auch wiederum eine Denkform auf einer höheren Ebene in einem gewissen Sinne, weil man muss ja dann viel mehr in seine Gedanken auch mit einbinden, um dann auch diese, wie es halt gesagt hat, diese Bewegungsgesetze zu verstehen. Also das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Ja, wobei ja jetzt mal gleich eingeworfen, ja. Das Problem ja doch eher die Gesellschaft ist, die menschliche Welt sozusagen, und wo man jetzt nicht mehr so einfach mit Naturwissenschaften und da passiert was und dann, also reagiert jemand auf eine ganz relativ vorhersehbare Art und Weise, weil das sozusagen im Stofflichen inhärent ist, sondern das ist ja schon komplizierter und komplexer und da fängt es ja dann auch an mit dem, so einfach ist es eben mit dem Materialismus, wenn du das, wenn ich mal so sagen kann, oder, auch nicht, also so vordergründig. Materialismus meint ja in erster Linie sozusagen nicht unbedingt das dass sozusagen Denkprozesse jetzt, natürlich würden die ohne Chemie und so weiter und ohne Gehirn im Menschen nicht funktionieren. Ja? Also sozusagen der Mensch muss hat eine bestimmte materielle Voraussetzung. Aber was dann passiert, ist ja nochmal was ganz anderes. Also was er damit macht und wie er dann die Welt sieht und ob er sozusagen in das, was, wie er die Welt definiert, sozusagen seine Gedanken da projiziert. Oder ob er sich sozusagen versucht, wissenschaftlich und ein wissenschaftliches System zu erarbeiten, das halbwegs sozusagen die Wirklichkeit erfasst. Das ist ja eigentlich das Entscheidende dabei, finde ich jetzt mal. Darum geht es ja. Und Idealismus ist nicht, also Religion ist nicht unbedingt gleich Idealismus. Hegel ist auch Idealismus, sozusagen. Das ist einfach nur, hat mit Religion gar nichts mehr zu tun. Also es ist bürgerliches, aufgeklärtes Bürgertum, sondern es ist, trotzdem noch die Projektion bestimmter Gedanken in sozusagen einen Urzustand. Da ist der Geist vorher, der Geist ist da und der wirkt sozusagen. Also irgendwas wirkt sozusagen außerhalb, unabhängig von menschlichen Zutun und ist schon immer da gewesen. Und sozusagen wir sind nur dazu da, sozusagen das zu verstehen und so nachzuvollziehen. Und das ist eigentlich Idealismus. Alles, was sozusagen die, im Grunde genommen die wirklichen Bewegungsgesetze auch der Natur und die materiellen Interessen auch der Menschen einigermaßen angemessen realisiert. Und das, im Grunde genommen geht es halt auch dann darum, jetzt nicht zu sagen, oh ja, wir hoffen mal, dass die Leute endlich mal genug haben vom Kapitalismus, sondern im Grunde genommen Marx meint ja im Grunde genommen, wissenschaftlich belegen zu können, dass sozusagen die Interessen der Arbeiterklasse und der das entscheidende Ding sind, was über den Kapitalismus dann tatsächlich auch hinausweist. Also es ist nicht einfach irgendwie so, nur weil es ihnen schlecht geht, so eine gewisse Rebellion, sondern es ist fundiertes, tatsächlich materielles Interesse in der, also die Interessenlage der Menschen kann sie dazu bringen, sozusagen in einer bestimmten Art und Weise sozusagen ihre Verhältnisse zu sprengen und zu was Neuem zu kommen. Das aber auch schon, fertig nur mal so als Einwurf. Ja. Wollte ich auch natürlich sagen, dass zum Beispiel dein Vortrag ist natürlich auch teilweise war sehr gut, ne? Also Chapeau, ne? Da die jungen Leute hier sind, ne, finde ich sehr, sehr gut. Also ich applaudiere ich an die jungen Leute, die hier da sind, ne, weil ihr seid diejenigen, die euch darüber Gedanken machen muss. Ne, und solche Argumentationen, was er zum Beispiel vorträgt. Du kannst dir auch mehr Gedanken machen. Bitte? Ja, du bist ja auch noch jung. Ja. Aber vielen Dank. Ja. Und Chapeau. Ne? Du bist so offen. Ja. Achso, Entschuldigung. Du hast mich gestört. Mit Absicht. Ja, ich weiß es. Das finde ich eigentlich ganz wichtig, was gesagt wurde. Auch von dem Herrn da drüben. Also vor allem die Widersprüche, in die sich halt auch der Kapitalismus irgendwie. Ich höre nichts. Ich finde es sehr wichtig, was gesagt wurde. Auch, dass sich vor allem im Kapitalismus und auch in den letzten Klassengesellschaften Widersprüche entwickelt haben, die letztendlich nur durch so eine Umwälzung auch beseitigt werden können. Also dieser Widerspruch es gibt ja den einen Hauptwiderspruch im Kapitalismus, den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Das ist auch ein dialektisches Verhältnis. Das heißt, es sind zwei komplett unterschiedliche Dinge erstmal, aber sie können nicht ohne einander funktionieren. Das heißt, ohne die Arbeit wird es dann kein Kapital geben, ohne Und man kann das Kapital nicht haben, ohne dass jemand für einen arbeitet. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass es eben diese Erklärungsmuster im Marxismus gibt, die uns letztendlich dazu bringen, die Welt zu erkennen, die Widersprüche zu erkennen, die also wirklich dieses, wie du gesagt hast, dieses Werkzeug, also dass Philosophie eigentlich schon seit Jahrtausenden als Werkzeug gilt, die Welt zu erkennen, die zu erklären, gab es eben die Idee zuerst oder das Sein zuerst oder ist die Idee aus dem Sein entsprungen oder andersherum. Also das ist eben eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis im Marxismus, dass es die Erkennbarkeit der Welt gibt, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die nicht linear ablaufen, sondern spiralförmig ablaufen, wie du gesagt hast, dass das immer auf eine neue qualitative Ebene kommt, aber trotzdem noch was Altes mit sich bringt. Verschiedene Gesellschaftsstufen haben es ja auch gezeigt, konstitutionelle Monarchie. Also es gab viele Gesellschaftsstufen, die immer noch was Altes, also von der Feudalherrschaft, vom Feudalismus, zum Beispiel die Monarchie noch mit in sich hatte, aber trotzdem eine neue Qualität hatten, nämlich die Konstitution, also irgendwelche ja, eben Verfassungsrechte und also eben Verfassung. Und das finde ich ziemlich faszinierend einfach am Marxismus. Also das ist auch nichts Dogmatisches irgendwie, was man anwenden kann. Es wird das passieren und dann das und dann das und dann das und dann das und dann das und dann, wenn das passiert, kann es trotzdem nochmal zwei Schritte zurückgehen und also da, man kann nicht vorhersehen, was passieren wird. Aber wir haben trotzdem das Mittel, eben zu erkennen, wie es laufen könnte. Kann mir jemand die Frage beantworten, jetzt dir auch, ne? Dir, ne? Kannst du mir eine Frage beantworten? Kennst du den Unterschied zwischen Sozialismus, Kommunismus, Leninismus und Marxismus? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das würde den Arm sprengen. Ja, das würde es. Frage, das sind junge Leute, die müssen das eigentlich, müssen sie nicht wissen, könnten sie. Willst du gleich noch antworten? Ja, klar. Ich habe mir ein paar Sachen notiert. Ich will aber nicht Monologe halten. Ich finde auch Diskussionen super und auch eure Beiträge passt alles gut zusammen. Ich fühle mich auch immer wohl in solchen Diskussionen. Sozialismus, Kommunismus, Leninismus, Marxismus, Trotzkismus, egal was. Also, was ist das? Stalinismus, genau. Maoismus, ja, Guevarismus, Castrismus. Also, ja. Leidenschaftlich gerne, solche Diskussionen können wir auch führen, leidenschaftlich gerne, wie hat sich das entwickelt, aber im Prinzip, das hast du glaube ich schon mal gesagt, Marx, warum hat es Marx so mit der Arbeiterklasse, also bei uns in der Schule haben sie immer gesagt, ja die Arbeiterklasse, der ging es dreckig in der industriellen Revolution, dann gab es ein paar Bischöfe, die haben dann ein bisschen katholische Sozialbewegung gemacht, um den Leuten zu helfen und dann gab es sonst ein paar Wohltäter und dann gab es so einen Typ wie Marx, der hat nur seine Heilsdogmen vertreten und hat die Arbeiterklasse verherrlicht. Es geht nicht um Verherrlichung der Arbeiterklasse, sondern nehmen wir mal den Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also aus der Lage im kapitalistischen Produktionsprozess heraus entwickelt die arbeitende Klasse. Jetzt kann man auch blank drüber streiten, was ist Arbeiterklasse? Da gibt es verschiedene Definitionen so, aber die Klasse der Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter. Und dazu zähle ich auch Angestellte. Das sind nicht nur Menschen im Blaumann, die sich die Hände kaputt machen mit Öl und so in der Maschine, sondern das sind eben Lohnabhängige, auch kleine Beamte, die überwiegende Mehrheit, den Produktionsprozess, den kapitalistischen Prozess aufrechterhalten, die sind im Grund die gesellschaftliche Klasse, die aus ihrer Lage heraus kollektives Bewusstsein entwickelt. Und dieses kollektive Bewusstsein ist letzten Endes dann auch der Träger für eine künftige kollektive sozialistische Gesellschaft. Also nicht, weil wir es schön finden, sondern wenn man guckt, Bewegungen, historische Bewegungen, Auflehnungen der Arbeiterklasse, Revolutionen, kommen immer aus kollektiven Ansatz heraus, aus kollektiven Kämpfen, oftmals aus Verteidigungskämpfen. Also wo man sich zusammengeschlossen hat für gemeinsame, ganz konkrete Interessen und dann die Bewegung aber weiter über das erste Ziel hinausgewachsen ist, weil man dann kollektiv gesehen hat, dass man viel mehr gemeinsam erreichen kann. Es gab die Pariser Kommune, das war in Paris 1871, 2 Monate lang so eine Art Arbeiterstaat, Republik, wo das arbeitende Volk in Paris kollektiv in Form einer Rätedemokratie, einer wirklich hochentwickelten Form von direkter Demokratie regiert hat, sich selbst regiert hat, wurde dann zerschlagen. Aber da wurden wichtige Erfahrungen auch gesammelt in dem Beispiel. Also das Kollektive, die Lage im Produktionsprozess macht die arbeitende Klasse zum Träger einer sozialistischen Gesellschaft. Das ist kein Fetisch, den man macht, das ist auch nicht eine Idealisierung, die man macht, sondern... Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, bitte. Welches Land war das oder diese direkte Demokratie, die Sie gerade angesprochen hatten als Beispiel? Als Pariser Kommune. Ach, die Pariser Kommune. Paris 1871, nach dem Deutsch-Französischen Krieg, 2 Monate lang Selbstverwaltung, Rätedemokratie. Und darauf hat dann auch Lenin aufgebaut. Lenin hat viel drüber geschrieben. Engels, Lenin und andere Marxisten im 20. Jahrhundert. Also... für Marx war das praktisch das die entscheidende Erkenntnis. Wie du sagst, Kapital und Arbeit bedingen sich gegenseitig, Entwicklungskapitalismus bedingt die Entwicklung des Proletariats und das ist gezwungen zu kollektivem Bewusstsein. Ist ein schmerzhafter Prozess, auch kein geradliniger Prozess, wie wir wissen. Und wir verherrlichen auch heute das Proletariat nicht und manchmal ist auch das Proletariat nicht immun gegen reaktionäre Ideen. Wissen wir auch, aber doch letzten Endes, wenn es irgendwo Bewegungen gibt, sind das letzten Endes die Lohnabhängigen, die treibende Kraft sind in diesen Bewegungen. Wir können da mal gerne einen Abend lang abklopfen, was hat im letzten Jahrhundert, was hat alles für Bewegungen gegeben, etwa im Mai 1968, jetzt in Frankreich, braut sich wieder was zusammen, sind schon Erinnerungen wach. Mai 68, das war ein revolutionärer Generalstreik. Ist auch erst knapp 50 Jahre her. Portugal 1974 und so weiter. Marx hat gesagt, das ist dann die Klasse, die eine sozialistische Gesellschaft erobert. Sozialistische Gesellschaft heißt, die arbeitende Klasse muss die herrschende Klasse werden. Das heißt, muss ihren Staat, eine demokratische Form von Arbeiterstaat aufbauen, wie nach dem Modell der Pariser Kommune und die Gesellschaft entwickelt sich dann in Richtung sozialistische Gesellschaft, die nächste Stufe, wenn allmählich der Widerstand der alten herrschenden Klasse, wenn der abstirbt, weil die herrschende Klasse ja nicht freiwillig ihre Macht abgibt, die Kapitalistenklasse. Sehen wir ja in der Geschichte, dass sie alles dran setzen, um auch mit blutiger Unterdrückung. Chile 1973 war das beste Beispiel. Die herrschende Klasse wollte sich nicht enteignen lassen, wollte wieder die ganze Macht zurück, hat praktisch also Tabula Rasa gemacht, 50.000 Menschen getötet. Und so viele Beispiele. Also Sozialismus ist praktisch die nächste Stufe und nach dem Sozialismus eine höher entwickelte Stufe, wo die Klassengegensätze auch allmählich absterben, wo der Widerstand der alten herrschenden Klasse abstirbt, wo die sehen, es macht keinen Sinn mehr. Daraus entwickelt sich dann später die höhere Stufe des Kommunismus. Leninismus, würde ich sagen, Lenin war im Grunde, nächstes Jahr ist der 100. Jahrestag der russischen Revolution, müssen wir unbedingt diskutieren, sehr lehrreich, das wird auch sehr kontrovers diskutiert werden, aber Lenin war derjenige, der die Entwicklung und Lenin, aber auch andere, Trotzki und andere, die Partei, Lenin war ja auch nicht nur eine Einzelperson, sondern hatte auch eine Organisation und andere fähige revolutionäre Marxisten um sich. Derjenige, der praktisch führende Kopf war bei der Umsetzung des Marxismus. Also es war eine Revolution, laut Marxismus ist eine Revolution nicht etwas, was man sich wünscht, sondern ist ein Zustand, der zwangsläufig sich entwickelt aus der Krise des Kapitalismus. Es gibt einen schönen Satz, die ökonomische Evolution führt zur politischen Revolution. Also Gesellschaft, ein gesellschaftlicher Siedepunkt, der kommt immer wieder. Das kann Jahrzehnte dauern, bis so eine Situation wiederkommt. Aber ein Siedepunkt, in dem alles möglich ist, in dem entweder Sieg der Unterdrückenklasse möglich ist oder Sieg der Konterrevolution. In Russland ist es gelungen, dank Lenin, Trotzki und anderen seinen Mitstreitern praktisch da im richtigen Moment das Ruder herumzureißen. In Deutschland ist es nicht gelungen, obwohl die Bedingungen in Deutschland besser gewesen wären. Also das vielleicht dazu, kurz mal Sozialismus, Kommunismus und so. Was in Russland war, war noch kein Sozialismus, das ist auch wieder eine separate Diskussion, war auch Lenin zu seinen Lebzeiten, der ist ja 1924 gestorben, hat das noch längst nicht Sozialismus genannt, sondern gesagt, es ist ein Arbeiterstaat mit vielen Muttermalen der alten Gesellschaft, mit vielen bürokratischen Problemen, war auch nicht anders möglich unter den Bedingungen der Isolation und Rückständigkeit. Aber das war praktisch eine Übergangsgesellschaft zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Das bleibt uns in diesem Jahrhundert vorbehalten, also jetzt auf der Grundlage der Erfahrungen und der Rückschläge im letzten Jahrhundert zu lernen und gucken, dass in den nächsten Jahrzehnten das uns diesmal gelingt, weil letzten Endes auch Rosa Luxemburg immer das so auf den Punkt gebracht hat, Sozialismus oder Barbarei. Also die Wahl ist nicht, dass man sagt, wollen wir jetzt ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller was verändern, sondern wenn der Kapitalismus nicht gestürzt wird, stürzt er die Menschheit in eine tiefe Barbarei. Die Barbarei ist schon längst außerhalb Europas und auch am Rand von Europa ist schon längst zum Greifen, also es ist schon längst spürbar, was sich im Mittelmeer abspielt, was sich in Asien, Afrika abspielt, ist schon längst Barbarei. Das ganze Flüchtlingsdrama, Tragödien und so, das ist Barbarei. So, das kann man nicht mit anderen Worten beschreiben. Vielleicht nochmal was so. Oder Entschuldigung, haben Sie die Zahlen jetzt zum Beispiel von den. Haben Sie die Zahlen von Europa, von den Ländern? Zahlen? Wie viel Geld wir schulden? Also Deutschland, Europa eigentlich. Da gibt es fünf Kontinenten. Haben Sie die Zahlen im Kopf? Ich habe die hier nicht mit. Ich habe auch nicht. Ich habe sie noch. Alle im Kopf, aber ich habe die zu Hause und die können wir auch im Internet finden. Ich weiß, dass Südamerika ist vollkommen in Milliarden angeblich an USA, ne? Vollkommen in Milliarden verschuldet. Warum auch immer, weiß ich nicht. Europa ist in sich, ein Kontinent, in sich in Milliarden verschuldet. Das sind Milliarden, nicht Millionen, Milliarden. Ja klar, aber das ist ein Zeichen, ein Teil, Bestandteil, ein Symptom der kapitalistischen Krise, dass es auch so eine Verschuldungskrise gibt. Dass Kredite herausgegeben werden künstlich, um einen Absatzmarkt zu schaffen. Ja, genau. Also was gibt eine kapitalistische Überproduktion. Nee. Also die haben viel mehr Waren, die sie produzieren mit ihren heutigen Methoden, als sie verkaufen können. Also versuchen sie Kredit rauszugeben, aber das führt dann zwangsläufig zur Krise, wie in den USA, diese faulen Kredite, wie hier mit Griechenland und so. Das ist auch ein spannendes Thema. Nur am Rande, weil es gibt leider viele junge Leute, ne? Viel zu wenig. Ne? Und die müssen natürlich, wenn sie mit ihrem Studium fertig sind, die müssen natürlich auch wissen, ne? Was sie machen können und wie sie es anwenden können. Ne? Verstehen Sie, was ich meine? Ne? Dass diese jungen Leute im Voraus wissen, was sie demnächst machen können. Ja. Das geht eigentlich, ich verstehe eigentlich das Thema, das Amt ein bisschen anders als jetzt rumzuschmürgeln und mal über dieses oder jenes zu reden, sondern es geht eigentlich darum, was zum Beispiel marxistische Theorie oder was, Philosophie ist. Und Theorie, Philosophie, und das ist doch das Thema, das ist doch das Thema. Die ja, aber das ist, was du erzählst, ist doch alles irgendwie erstmal unwichtig. oder alles am Rande nur wichtig. Also wichtig finde ich zum Beispiel eher, was den Materialismus nochmal angeht, die Frage, wie man zum Beispiel den Kapitalismus bezeichnet oder wenn man zum Beispiel sagt, der Kapitalismus macht dieses oder jenes, dann höre ich schon den Idealismus wieder klappern. Weil der Kapitalismus als solches macht meiner Meinung nach erstmal gar nichts. Den gibt es einfach. Das ist sozusagen, also der hat keinen, der ist nicht ein Agent. Also der Kapitalismus ist böse. Natürlich, ja, aber da will ich nochmal drauf raus, um das noch ein bisschen zuzuspitzen, weil es ja doch darum geht, was ist jetzt sozusagen mit dem Materialismus. Und ist es so einfach, kann man das so einfach fassen? Oder muss man da doch einfach mal wirklich theoretisch tiefer eindringen? Das ist also so, du kannst innerhalb von 5 Minuten einfach keine so Fragen beantwortet kriegen. Da muss man eigentlich erst anfangen, drüber nachzudenken und sich mit sozusagen auch wirklich intensiver befassen. Und da muss man sich auch schon immer wieder auch selber für die politische Praxis oder für die Ideen, sich damit auseinanderzusetzen, schon die Frage stellen, was ist jetzt zum Beispiel der Kapitalismus? Ist da irgendjemand, der da, wo der böse Kapitalist dahinter steckt, der irgendwas macht? Ja? Oder ist es nicht wirklich eher sozusagen ein Verhältnis, das in der Welt einfach funktioniert und im Grunde genommen die Welt sozusagen unabhängig davon, ob der einzelne Kapitalist vielleicht sogar mal nett sein kann oder vielleicht auch mal was Gutes will und ein Öko ist oder so, ob läuft er darauf hinaus, läuft dieser Mechanismus, dieses Verhältnis darauf raus, dass es eigentlich immer wieder zu Krisen kommt, ohne dass da irgendjemand sozusagen böse ist oder der Kapitalismus als handelndes Subjekt in der Geschichte auftritt. Das ist es nämlich nicht. Und da muss man eigentlich erstmal noch viel intensiver so eindringen und sich so ein bisschen das vergegenwärtigen, als jetzt gleich so in den 5 Minuten Antworten für alle Fragen wieder mitzunehmen. Nein, ich habe keine. Entschuldigung. Ja, ich will auch gar kein Zwiegespräch. Ich wollte eigentlich auf das Thema. Ja. Danke. Möchtest du nur? Ne, klar. Also es geht nicht, es ist nicht eine Verschwörungstheorie, dass die bösen Kapitalisten irgendwas machen, sondern es ist, sind die Gesetze des Kapitalismus, der Kapitalverwertung, denen sich auch einzelne Kapitalisten nicht entziehen können. Es geht nicht um jetzt darum, persönliche Eigenschaften von Kapitalismus, von Kapitalisten individuell anzuprangern, sondern klar, wenn Kapitalisten human sind oder wenn sie ökologisch sind und so, letzten Endes müssen sie sich an die Gesetze ihres eigenen Systems halten, sonst werden sie auch praktisch an den Rand gespült und vom Markt gedrückt, letzten Endes, die Kapitalisten. Das ist schon klar. Und was du gesagt hast, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe ja so ein paar Beispiele genannt für dialektischen Materialismus, für Gesetzmäßigkeiten und die wenden wir ja an auch auf die menschliche Gesellschaft. Aber die menschliche Gesellschaft ist komplizierter als jetzt irgendwie ein Labor, wo man naturwissenschaftliche Experimente unter Laborbedingungen durchführen kann. Also wenn die Gesellschaft ein Zielpunkt ankommt, ist es halt viel schwerer, exakt vorauszusagen, als wann jetzt irgendwie eine bestimmte chemische Reaktion oder so abläuft. Aber nichtsdestotrotz, bitte. Nicht dazu. Nee, mach direkt. Ich wollte nur fragen, Sie hatten ja die Zitate über den Materialismus genannt, aus welchem Buch die jetzt waren. Das würde mich nämlich mal interessieren. Ich habe hier die Broschüre, da ist drin, vieles aus Engels, Anti-Düring. Ah, okay. Also da kann man viel. Aber ist hier in der Broschüre auch mit Quellenangaben drin. Alles klar, cool. Ich sehe keine weitere Meldung gerade. Stimmt. Ein bisschen eher, oder? Ich habe dich gar nicht gehört, was du gesagt hast. Ich hatte nach den Quellen gefragt, nach welch, in welchem Buch die Zitate standen. So. Ja, die ganze Nachfolge. Wenn vielleicht zu dem Thema spezifisch jetzt keine Meldung gibt, vielleicht noch was, vielleicht ein bisschen was darüber hinaus. Da wir schon vorhin bei Begriffs Erklärung waren, was ist Kommunismus zum Beispiel. Können wir eine Pause machen? Wir können auch eine Pause machen, natürlich. Gibt es hier was zu trinken? Ja, klar, logisch. Also dann machen wir 5 oder 10 Minuten Pause. Kleine Pause und dann nochmal eine Runde, gerne. Was zu trinken? Und dann ja, okay. Leider, machen wir mal nach der Pause weiter. gibt jetzt bezüglich von dem eigentlichen Hauptthema von heute, also dialektischen Materialismus, gibt es da noch Nachfragen, gibt es da noch Erklärungen von Nöten? Oder vielleicht nochmal wegen Religion, nochmal ein Satz. Das Buch, ich glaube, ich habe es nicht mit, aber nächstes Mal. Wir haben neu aufgelegt das Buch Ursprung des Christentums von Karl Kautsky. Also Karl Kautsky war eigentlich so um die Jahrhundertwende, so vom 19. zum 20. Jahrhundert, einer der Chefideologen der damaligen alten SPD. Das beste Buch, was er geschrieben hat, war aus meiner Sicht ist ein Werk, Ursprung des Christentums, in dem er hervorragend erklärt, wie praktisch im niedergehenden Römischen Reich, also eine niedergehende Sklavenhaltergesellschaft, die Religion entstanden ist, wie im Grunde die Bewegung erstmal, was Christentum ursprünglich war, war so eine Art Befreiungsbewegung und wie das zur Staatsreligion wurde. So ein ganz spannendes Buch, kann man vielleicht das nächste Mal auch besprechen, im Zusammenhang mit dem historischen Materialismus. Also wie dann auch so richtig... Da gibt es dann auch noch ein Vorwort, das mal beschreibt, wie dann auch richtig an dem, was wir heute in der Bibel lesen, zum Teil richtig zensiert wurde und richtig auch, da sind noch ein paar revolutionäre Sprüche drin, aber viele revolutionäre Aussagen ganz bewusst dann auch zensiert und angepasst wurden, so um die Massen im niedergehenden Reich, um denen irgendwie einen Sinn im Leben zu geben und um die irgendwie bei der Stange zu halten. Also in der Bibel, Entschuldigung, in der Bibel meinen Sie jetzt? Bibel, ja. Haben Sie vielleicht diese Stellen, haben Sie die vielleicht, können Sie die? Weil ich meine, das ist ja auch eine Interpretation, also das Problem ist ja damit, wenn wir aus dem Hebräischen immer übersetzen, dann ist es ja immer nur eine Interpretation, es gibt zum Beispiel auch diese Einheitsübersetzung, aber wenn Sie vielleicht die Bibelstellen hätten, das wäre interessant. Ich bringe das Buch das nächste Mal mit. Weil ich weiß, ihr habt das Vorwort auch mit übersetzt und ich weiß, das war sehr spannend. Also wo man auch Parallelen zu heute sieht. Auch die heutige praktisch die Krise. Wir haben es ja mit einer Krise in allen Lebensbereichen zu tun und auch mit einer Sinnkrise und so. Wir Marxisten reduzieren ja die Krise nicht nur aufs Ökonomische. Es wird immer gesagt, Marxisten reden nur über Ökonomie. Natürlich ist Ökonomie entscheidend. Aber Marxisten betrachten das ganzheitlich, betrachten auch die Krisen in der Kultur, in der Politik, in der Kunst, in der Religion und so weiter. Und da ist mir jedenfalls im Gedächtnis haften geblieben, diese frappierenden Parallelen. Damals die spätrömische Dekadenz, ich meine nicht die spätrömische Dekadenz von der Westerwelle sprach vor ein paar Jahren, wie es heute gesehen hat, aber im Grunde eine niedergehende Gesellschaft, mit ihren auch ideologischen Zersetzungserscheinungen. Aber das wäre mein Thema fürs nächste Mal, das bringe ich dann mal mit. Weil letzten Endes, dann hat sich die Religion gewandelt von einer Art Befreiungsbewegung zu einer Ideologie, um den Status quo zu verteidigen und zu einer Staatsreligion im niedergehenden Römischen Reich. Das ist eben der Prozess, der in dem Buch so richtig deutlich wird. Das wollte ich dann nur noch mal nebenbei sagen. Ja, ansonsten, ich denke, die wichtigsten Dinge wurden gesagt. Ich denke, die haben auch entsprechend hier gute Diskussionen ausgelöst. Also du wolltest jetzt noch ein paar andere Fragen ansprechen. Na, das vielleicht nochmal die Runde gefragt, was, ob sie vielleicht noch, gibt es noch andere interessante Themen, die wir vielleicht noch besprechen können. Ich muss auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt heute oder in den nächsten Wochen? Jetzt speziell, jetzt, was wir jetzt noch besprechen können. habe kein Wort verstanden, was du gemeint hast. Gibt es noch Interesse an jetzt nicht speziell zum dialektischen Materialismus, sondern zu anderen Sachen, die auch mit Sozialismus, Kommunismus oder so zu tun haben? Vielleicht den Zusammenhang der drei Bestandteile von Marxismus. Also das ist ja nur ein Bestandteil. Das ist ja, also die frühere Materialismus ist ja auch nur eine Quelle und auch letztendlich daraus hat sich ein Bestandteil des Marxismus herausentwickelt, aber es gibt ja, wie du eben schon angesprochen hast, es gibt ja auch die Ökonomie und letztendlich hat sich auch einfach durch Marx, Engels und Lenin der wissenschaftliche Sozialismus entwickelt. Und also ich glaube, es will den Abend sprengen, wenn wir das alles natürlich irgendwie durchgehen. Aber ich glaube, also ich habe da auch eben den Text von Lenin im Kopf. Aber ich finde es nochmal ganz wichtig, vielleicht den Zusammenhang, die kurze Verknüpfung des Ganzen nochmal kurz, vielleicht kann man darauf nochmal kurz eingehen. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Wie sagt Lenin, Marx wäre es wahr, weil sie oder ist allmächtig, weil sie wahr ist. ja, das ist ja auch Thema nächsten übernächsten Mal, wenn ich das sehe. Aber im Prinzip, klar, Erkenntnis, Sozialismus ist nicht irgendeine utopische Träumerei von irgendeiner besseren Gesellschaft, sondern ist abgeleitet aus der Entwicklung des Kapitalismus. Und das im historischen Kontext praktisch. Wir hatten am Anfang der Menschheitsgeschichte auch eine klassenlose Gesellschaft, eine solidarische Gesellschaft. Die Menschen waren einfach gezwungen, zusammenzuhalten. Es war eine Überlebensfrage, aber alle auf erbärmlich niedrigem Niveau, niedriger Stand der Produktivkräfte, ständig praktisch auch den Naturgewalten ausgesetzt. Dann hat sich entwickelt, die Negation dieser Urgesellschaft war dann praktisch die Klassengesellschaft, die sich entwickelt hat, Sklavenhaltergesellschaft, der Feudalismus, der Kapitalismus, in der die Produktivkräfte sich entwickelt haben, in der praktisch dann eine privilegierte Klasse dann auch freigestellt war von der Arbeit und sich auch um Kunst und um Wissenschaften, andere Fragen kümmern konnte oder überhaupt auch die Regierung in die Hand nehmen konnte, aber die Masse war eben die unterdrückte Klasse, die musste arbeiten, wurde ausgebeutet. Und die Negation davon wird die künftige sozialistische, kommunistische Gesellschaft sein, also Negation der Klassengesellschaft wieder zurück zu einer kommunistischen Gesellschaft, wenn man so will, aber auf einer ganz anderen Ebene, auf einem ganz anderen Niveau. Das vielleicht so in dem Kontext, aber das nächste Mal. Nächstes Mal, denke ich, wird es gründlicher so das Thema sein. Im Zusammenspiel zwischen Marx und Engels. Marx hat sich vor allem um die Ökonomie gekümmert und hat praktisch da diese Hauptwerke geschrieben. Und ich denke, also heute, wir haben auch hier Broschüre über kapitalistische Krise, Schulden, Staatsbankrotte und so. Also die ganzen Erkenntnisse der politischen Ökonomie von Marx, die sind heute extrem aktuell geblieben. Also die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus, dass er das eben durch lebenslange Forschung nachgewiesen hat. Wir haben heute praktisch, er sprach schon damals von einer Überproduktionskrise. Wir haben praktisch überall auf Schritt und Tritt Anzeichen dieser kapitalistischen Überproduktionskrise, sind damit ständig konfrontiert. Also diese Analyse und diese Prognose ist extrem wichtig für ein Verständnis der heutigen Krise. Also ist auch wiederum abendfüllend oder Wochenende oder monatefüllend, das mal genauer zu untersuchen, aber immer wieder zurück zu den Klassikern, um das auch zu verstehen. Dann aber Marxismus ist dann mehr als nur jetzt Erklärung der ökonomischen Bewegungsgesetze, sondern es hat sich dann auch entwickelt eine marxistische Staatstheorie. Also die Frage des Staats. Ich habe gerade gesprochen von der Pariser Kommune, die der erste Ansatz war einer, wenn man so will, einer Diktatur des Proletariats. Das war der Begriff, den Marx und Engels gebracht haben. Jetzt manche werden die Nase rümpfen, wenn sie Diktatur hören, weil man bei Diktatur dann irgendwie an totalitäres Regime denkt. Aber Diktatur des Proletariats heißt einfach, das arbeitende Volk regiert kollektiv. unterdrückt die Kapitalisten, die eine Minderheit waren, also Diktatur des Proletariats, bedeutet, die Mehrheit regiert und unterdrückt die bisherige Minderheit. Das ist also eine andere Form von Demokratie und Herrschaft, aber marxistische Staatstheorie ist ganz wichtig, weil die Anwendung der Staatstheorie, die war die Voraussetzung dafür, dass diese Revolution in Russland 1917 gelungen ist. Und damals hat sich ja praktisch auch die sozialistische Bewegung gespalten zwischen reformistischen und revolutionären Strömungen. Ihr wisst, die Rosa Luxemburg, wir verlegen das in ein paar Wochen, Sozialreform oder Revolution. Rosa Luxemburg war ja auch die bedeutendste Marxistin hier in Deutschland. Sie hat praktisch stand immer mehr in Konflikt in der damaligen alten Sozialdemokratie mit denjenigen, die meinten, es würde ausreichen, im Rahmen des bestehenden Systems Sozialreformen durchzuführen. Also das heißt, es war ein großer Wirtschaftsaufschwung, es gab Verbesserungen und dann kamen praktisch reformistische Ideologien hoch, die gesagt haben, wir brauchen nicht mehr die grundlegende Umwälzung, den revolutionären Sturz des Kapitalismus. Es reicht, wenn wir immer mehr Reformarbeit machen, wenn wir immer mehr kleinere Verbesserungen durchführen. Und wenn man so die Tradition weiterverfolgt, das ist ganz entscheidend auch für unseren heutigen Kampf, das zu verstehen. Das Revolutionäre an Rosa Luxemburg. Viele berufen sich auf sie, aber sie war im Grunde diejenige, die vor diesen Fehlentwicklungen gewarnt hat. Und ihr wisst dann, was später gekommen ist, dann kommt die Frage des Imperialismus. Der Kapitalismus ist durch die Globalisierung gewachsen. Imperialismus, das ist eine wichtige Schrift von Lenin auch. Finanzkapital wächst über die Grenzen hinaus. Es wird Kapital exportiert. Imperialistische Länder kämpfen um die Aufteilung der Welt. Die Aufteilung der Welt ist abgeschlossen und aus imperialistischen Bewegungen heraus entstehen auch imperialistische Kriege. Das ist also ganz wichtig für Verständnis, auch was heute sich abspielt, was die Ursache ist von Kriegen und so, was in der EU abgeht. Das nur mal so ein paar Beispiele. Also ich würde sagen, der Marxismus hat sich ja auch weiterentwickelt im letzten Jahrhundert, aber auf diese Grundlagen, die ich gerade geschildert habe, müssen wir unbedingt aufbauen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein bisschen erklärt. Und dann die spannende Frage, was ist aus der Sowjetunion geworden, was ist Stalinismus, was ist Faschismus und all die Fragen, wo man auch mit der marxistischen Methode auch das gut erklären kann. Das wäre wieder ein Thema für sich. Und dem müssen wir uns stellen. Nächstes Jahr ist der 100. Jahrestag der russischen Revolution. Ihr könnt euch vorstellen, was da für eine Propaganda kommt, auch von bürgerlicher Seite, wie die uns sagen werden, Revolution bringt nichts und Lenin war nur ein Tyrann und das alles versuchen schlecht zu machen und hätten sie es doch lieber gar nicht gemacht und solche Sachen werden kommen. Und wir müssen uns dem stellen und müssen wirklich untersuchen, was damals wirklich war und weshalb das zum Beispiel in Deutschland nicht gelungen ist, die Revolution erfolgreich zum Sieg zu führen 1918, 1919. So viele Sachen, die es zu diskutieren gibt, die es jetzt ja Generationen her sind, aber wenn wir die nicht verstehen, dann wird man auch heute nicht unsere Aufgaben lösen können. Aber ohne zu diskutieren, keine Diskussion. Ne? Aber Deutschland ist natürlich das Land, ne, der auf der ganzen Welt natürlich irgendwie die Augen gemacht hat, ne, um zu gucken, weder Marxismus noch Leninismus, leider Gottes, wir haben noch in Kuba, noch heutzutage, noch, ne, das Kapitalismus. Ne. Aber keine Diskussion. Haben Sie eben gerade gesagt, ne? Keine Diskussion. Nein, nein. Aber ne. Ich wollte nur erörtern. Ne? Ich habe noch eine Frage. Es hieß ja, dass die Personen, nicht. Ein bisschen lauter, weil. Es hieß ja, dass die Personen nicht so relevant waren, jetzt bezüglich halt, dass eine Umwälzung stattfand. Heißt es dann diesbezüglich, dass zum Beispiel es so eine Oktoberrevolution gekommen wäre, wäre Lenin eben nicht dort gewesen, halt, dass es eine andere Person dazu gebracht hätte? Gute Frage. Also, darf ich? Ja. Da gibt es eine gute Schrift von, ich glaube, Blechanow, die Rolle des Individuums in der Geschichte. Und das sollte man sich mal besorgen oder wieder drucken. Blechanow war der Begründer des russischen Marxismus. Also derjenige, der im vorletzten, vorvorletzten Jahrhundert die Schriften von Georgi Plechanow, ja, Rolle des Individuums in der Geschichte, der die Schriften von Marx und Engels in das Russische übersetzt hat, die wurden dann verbreitet und eine damals jüngere Generation, Leute wie Lenin, haben das dann als junge Menschen gelesen und sind dadurch auch zum Marxismus gekommen. Ich kriege jetzt nicht mehr die Zitate alle so aus dem Kopf jetzt runtergerasselt, aber ich weiß so eine Kernaussage, die ich im Hinterkopf ständig mit mir rumtrage, ist die, dass die Rolle des Individuums schon wichtig ist, die Rolle des Individuums in der Geschichte, aber auch nur dann, wenn die Notwendigkeit gegeben ist, also Zusammenhang Zufall und Notwendigkeit, wenn die materiellen Bedingungen da sind für eine revolutionäre Situation oder auch eine Konterrevolution und wenn lebendige Kräfte einen Kampf führen um die Vorherrschaft, dann kommt es natürlich schon auf individuelle Eigenschaften, auf Organisation, auf straffe Führung, auf Weitsicht, auf Kühnheit und so kommt es auf solche Eigenschaften an, aber nur in einem gewissen Korridoren, Zeitfenster in der Geschichte. Das gilt für Lenin, also das noch ganz kurz. Lenin spielte schon eine entscheidende Rolle 1917, weil eigentlich seine Partei im Frühjahr 1917 eine ganz andere Linie vertrat, nämlich Bündnis mit der provisorischen Regierung und so als quasi linker Flügel der liberalen bürgerlichen Bewegung und loyale Opposition. Und Lenin hat theoretisch das hergeleitet, dass der Kapitalismus in Russland so korrupt ist und so bankrott, dass er keinen Fortschritt mehr bringen kann, dass der einzige Fortschritt nur dann möglich ist, wenn die arbeitende Klasse die Macht erobert und die Bauern, den armen Teil des Bauernschafts, hinter sich praktisch zusammenbringt und darum seine Parole alle Macht in Räten und auf Machteroberung. Das war Kühnheit. Alle haben gesagt, der Typ dreht durch, das ist völlig, völlig verrückt, aber es hat die Welt verändert bei allen Schwierigkeiten und so, die man auch realistisch und ehrlich diskutieren muss. Das heißt, dieses Individuum war wichtig, auch die Rolle von Trotzki im Zusammenspiel, weil der auch theoretisch das schon jahrelang klar also prognostiziert hat. Aber Lenin war deswegen die ganz entscheidende Figur in diesem Zusammenhang, weil er einerseits war praktisch ein alter Kader der Partei, er hat aber verstanden, das ist wieder Dialektik, er hat verstanden, wie schnell sich das Bewusstsein ändert einer jüngeren Schicht von Arbeitern. Das heißt, die alten Genossen in der Partei, die hatten ihre alten Parolen drauf und ihre alten Formeln. Stalin zum Beispiel hat eine bremserische Rolle gespielt. Lenin hat erkannt, wir müssen jetzt dringend die Linie der Partei ändern. Er hat darum gekämpft und er hat es verstanden, die Stimmung der jungen Generation auszudrücken. So wie manchmal, es ist jetzt ein dummes Beispiel, aber manchmal ein älterer Mensch wie Corbyn oder Sanders auch die Stimmung der Jugend zum Ausdruck bringt. Ich nenne die nicht Leninisten und Marxisten, das sind sie nicht. Aber Lenin hat es gewusst, wie sich die Stimmung ändert. Er hatte die Vision und die Analyse und hat es gesehen, was sich da im Bewusstsein bewegt, weil Bewusstsein elastisch ist. Das war seine Fähigkeit, das zu erkennen und im richtigen Moment dann auch das Richtige zu sagen. Ich denke also, Rolle des Individuums ist wichtig, aber wenn so ein Individuum ein paar Jahre zu früh oder ein paar Jahre zu spät ist, kann es sich im Mund fusselig reden. Also ein Lenin in der Bundesrepublik der 50er, 60er, 70er Jahre hätte wenig bewegt unter den Umständen. Auch so ein Genie. Ja, du hast wie viele Leute sind gestorben da? Entschuldigung, du bist dran. Ja, das ist schön. Also, Also das Blechernow, das sollten wir mal bringen. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Antiquarisch. Ich weiß nicht, ob es im Internet steht. Könnte ich mir vorstellen. Schau mal. Und auch so Trotzki-Geschichte der Russischen Revolution, andere Schriften, dann wird es gut. Die Rolle von Lenin auch nochmal gut gewürdigt. Und halt klar ist, also es gab keinen deutschen Lenin. Nicht im Sinn, dass jetzt einer nur vom Himmel kommen muss mit dem Fallschirm und dann so da ist und so, sondern es gab nicht so eine Tradition einer politischen Partei wie in Russland. Also der Spartakusbund hat sich gegründet als Reaktion auf den Verrat der Sozialdemokratie, war gehemmt, hatte selbst intern große Differenzen. Die KPD wurde gegründet 1918, Jahresende, und hatte auch also riesige Unterschiede, hat sich wieder gespalten und so. Das heißt schon, die Frage des subjektiven Faktors ist in der Geschichte wichtig. Mhm. Die Krise der KPD war eine Tragödie, weil das dann wieder der SPD-Führung die Möglichkeit gegeben hat, die Lage zu stabilisieren. Und ich würde eines sagen, weil in Deutschland die Revolution nicht gelungen ist, die Voraussetzungen waren besser als in Russland. Deutschland war viel weiter entwickelt. Es gab hier Massenkämpfe, also man kann nicht den einzelnen Menschen vorwerfen, die hätten nicht gekämpft. Es waren Generalstreiks, bewaffnete Kämpfe im Ruhrgebiet, in Halle, alles. Es gab nicht die sich vorgestellt haben, aber es gab. Ja, bitte. Nein, ich wollte gar nichts weiter sagen. Es gab ja eine Revolution, aber nicht die natürlich vorschwebt, die Kalib nicht vorschwebt. Ich sage immer nur, eine Revolution hat immer zwei Seiten, objektiv und subjektiv. Mhm. Auch da wieder zurück zu Lenin, Staat und Revolution, wo er sagt, also eine Revolution ist ein offener Prozess, nicht vorherbestimmt, wie es endet. Er hat das mal definiert. Revolution heißt, dass die Herrschenden so nicht mehr weiter regieren können wie bisher. Eine tiefe Krise der herrschenden Klasse. Und das war in Deutschland 1918 gegeben. Das alte kaiserliche Regime ist zusammengekracht. Der Kaiser musste abdanken. Die herrschende Klasse hatte Angst davor, dass sie die Macht verliert. Die herrschende Klasse war sich auch gespalten, also eine Krise, eine Spaltung der herrschenden Klasse. Das war da. Es war, bitte? Ich wollte nur differenzieren. Es gab eine Revolution, aber es gab eben keine sozialistische Räterepublik, sondern halt eben die parlamentarische Demokratie. Dann. Ja, aber es gab 1918. Da können wir natürlich jetzt auch noch weiter diskutieren. Ja. Aber natürlich, in Ihrer Vorstellung gab es natürlich keine sozialistische Räterepublik, weil die ist nicht entstanden, obwohl sie auch gerade nicht erst aus ist. Aber es gab Räte. Es gab in den Industriezentren ganze Arbeiter- und Soldatenräte. Nee, weil Sie sagten, es gab keine, aber es gab ja eine Art, eben nicht in die Richtung. Es gab einen Ansatz. In Bremen und anderswo, es da dauerte, und München, die Räterepublik, auch Bayern hat solche Traditionen. Es dauerte Monate, bis dann Freikorps es schafften, mit militärisch brutaler Gewalt diese Räte zu zerschlagen und dann unter riesigen Todes... Das ist tatsächlich eine ziemlich üble Geschichte. Das waren Räte, es war Bürgerkrieg in Deutschland. Ja, natürlich, das ist eine natürlich übel gewesen. Und natürlich hat ja die dann neu entstandene Regierung auch unter der SPD eben dann erzkonservativen Kräfte genutzt. Allerdings ist natürlich das Problem, in dem Fall war das ja, es ging ja darum, dass das Zustandekommen der Konstituante, also dieser verfassunggebenden Nationalversammlung, das wollte man ja verhindern. Sicherlich schwierig. Also da kann man sicherlich sagen, einerseits war es sicherlich wichtig, die Demokratie zu schützen, aber sicherlich auch auf der anderen Seite ist es natürlich zu absolut verwerflich zu sagen, wir nehmen die und lassen, wie viele Menschen dort gestorben sind, das ist ja wirklich sehr blutig. Also die Rote Woche wurde es ja oft dann gezeigt. Die Frage ist doch eigentlich der Differenzierung zwischen bürgerlich-demokratischer Revolution und proletarischer oder sozialistischer. Mhm. Das war ja für Lenin auch die Frage, und überhaupt die Frage, ist es schon so weit an dem Punkt, der Kapitalismus überhaupt oder die Produktion, Produktivkräfte sind überhaupt schon so weit, dass Sozialismus möglich ist überhaupt. Und also fahren wir jetzt erstmal nebenbei. Also es gibt ja zwei Prozesse, nämlich einmal die Zerschlagung sozusagen der Reste des Feudalismus, sowohl in Russland als auch in Deutschland, wo das Bürgertum eben noch nicht an der wirklich die Macht erreicht hatte, sondern das ganze Kaiserreich bis oder Bismarck immer noch ein Kompromiss war, der auch erstmal sozusagen gelöst werden musste. Ich muss jetzt aber noch ganz kurz was sagen, also nochmal zurück auf 1918, also die SPD oder die MSPD zu dieser Zeit ja noch, oder wie sie ja noch verliert, die haben Angst vor diese Spaltung, weil die USP natürlich wollte, die wollten einfach Frieden haben, die wollten, dass Schluss ist mit dem Krieg, aber die MSPD wollte parlamentarische Demokratie, weil sie einfach auch Angst hatten, dass es irgendwie noch schlimmer werden könnte. Und sie sagten aber, mit so viel Sozialismus wie möglich, das muss man natürlich auch unterscheiden. Also könnte ich einfach sagen, so zack, das war jetzt die bürgerliche Revolution. Und also muss ich schon unterscheiden, die SPD wollte schon natürlich so viel Sozialdemokratie wie möglich. Also man kann ihnen jetzt auch nicht einfach nur Schlechtes unterstellen und sagen, okay, die sind so und die sind so, ja. Ich möchte es nur... Ich denke, wir können es halt nicht so einfach. Mit schlecht jetzt erstmal gar nichts zu tun. Das klingt aber so, wenn Sie sagen, bürgerlich und dann. Nein, bürgerlich ist einfach nur ganz klar, also, aber man muss das doch differenzieren. Das ist doch die ganze, also letztendlich Lenin überhaupt. Also die Frage, kann man in Russland unter den damaligen Bedingungen überhaupt Sozialismus, von Sozialismus sprechen? Kann man den da aufbauen in einem Land? Das waren Diskussionen, wo im Grunde genommen sozusagen der Marxismus davon ausgegangen ist, dass sozusagen die, oder Marx selber, dass die Arbeiterklasse der entwickelten kapitalistischen Länder auch in der Lage ist, oder irgendwann mal an dem Punkt ist, sozusagen die sozialistische Revolution zu machen und nicht irgendwie in einem relativ unterentwickelten Bereich. Also wo sozusagen, also wo es nämlich um die materialistischen Voraussetzungen geht, dass die Bedingungen überhaupt herangereift sind, dass die Produktivkräfte so weit sind, dass man die gesellschaftlich jetzt überhaupt in den Griff kriegen kann. Darum geht es ja. Und dass sozusagen die Gesellschaft, bürgerlich meine ich nur die Herrschaft, also sozusagen das Bürgertum, sozusagen das als Kapitalistenklasse, sozusagen, die natürlich bestimmte Regeln und auch bürgerlichen Parlamentarismus mit sich bringt, der durchaus ganz nett sein kann. Besser als Faschismus jedenfalls. Aber, und das ist einfach nur die historische Frage, ist das jetzt eigentlich, waren die Bedingungen herangereift, also waren die materiellen Voraussetzungen da, wenn man Materialismus, oder woran hat es gehakt? Also sozusagen ist das jetzt ein subjektiver, weil du hast vorhin gesagt, dass die Revolution, sagt, also die Revolution kommt, wenn die oben nicht mehr können. Und der zweite Teil des Satzes heißt nämlich, und die unten nicht mehr wollen. Nicht mehr so weiter wollen und sich also auflehnen und sich bewegen und so sozusagen werden. Nichts mehr geht. Und wenn die Mittelschicht auch nicht mehr zu den Oberen hält und so weiter. Das sind die Bedingungen. Also wenn wirklich nichts mehr geht. Ja. Also ja. Das ist dann wirklich eine revolutionäre Situation. Alles andere ist, kann durchaus Fortschritt bringen. Ist ja jetzt nicht gesagt, dass es kein Fortschritt das ist gegenüber dem vorher. Natürlich kann man darauf streiten, ob jetzt der 1918 wirklich eine Revolution in dem Sinne ist, als, ja, gut, sicherlich. War eine, nicht ganz klarer Fall. Deutschland war eine, Russland war eine, Österreich, Ungarn, viele Länder hatten eine Revolution, also im ganzen letzten Jahrhundert. Ja, da gibt es aber durchaus Kontroversen. Leider Gottes, wir haben keine Daten dazu. Also wir haben es ja natürlich, im Kopf, ihr hat es da hier vorne, er hat die Daten nicht. Aber wir wissen, wovor du redest. Doch, ich weiß, was du auch meinst. Ne? Aber wir kommen jetzt mittlerweile nicht weiter. Wir kommen schon weiter. Aber wir kriegen nicht alle Fragen gelöst. Aber es ist eine ganz spannende Frage. Ganz und noch, ganz kurz, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, müssen wir jetzt leider mit dem Redebeiträgen Schluss machen. Ich glaube, sagt Hans-Gerd noch was und dann machst du noch eine Ankündigung und dann werden wir das offiziell und dann können wir danach vielleicht nochmal in persönlichen Gesprächen diskutieren. Ne, die Frage, die wird das nächste Mal noch kommen. Das nächste Mal zum historischen Materialismus. Und dann kommt auch die ganze Frage Russland. War die Lage in Russland reif? Hätte Lenin das nicht machen sollen, hätten sie warten sollen, bis Deutschland siegt, wären das alle die Fragen, waren die Produktivkräfte in Russland allein entwickelt, waren sie nicht, die waren aber auf Weltebene entwickelt. Russland war das schwächste Glied der kapitalistischen Kette, das gerissen ist und deswegen war es in gewisser Weise folgerichtig und logisch, dass Sie sagten, wir erobern, wir nehmen die Möglichkeit wahr, die Staatsmacht zu erobern, aber wir wissen, das ist noch längst kein Sozialismus. Er hat ganz schonungslos über die Zustände gesprochen. Er hat nichts beschönigt, wie später andere, sondern ganz schonungslos. Und er hat sogar gesagt, wenn wir in Russland isoliert bleiben, wenn Deutschland, Österreich, andere Länder uns nicht unterstützen, sind wir verloren, dann machen sie uns platt. Können wir das nächste Mal, da gibt es viele Zitate, wo das schwarz auf weiß drinsteht, können wir das nächste Mal diskutieren. Auch was wir aus dem Ganzen lernen. Wer zu lang wird, jetzt den Abend sprengen. Oder auch die Frage der Doppelherrschaft der Parlamentarischen Republik oder ob man jetzt der Bourgeoisie noch was Fortschrittliches abgewinnen kann wie in Frankreich, ist alles Fragen fürs nächste Mal, aber also ich glaube, mit den Gesetzen der. Das können wir dann auch noch beim nächsten Mal näher, weil da kann ich nicht so ganz, da bin ich nicht so ganz einverstanden mit, da, also was jetzt Revolution war und was nicht. Aber okay, da kann man auch fragen. Ich würde noch gerne eine andere weitere Unterscheidung machen zwischen Herrschaftsform und Gesellschaftsform. Das können wir natürlich gerne nächste Woche machen. Würde ich mich gerne. Wir können auch gleich manchmal noch machen. Okay, gerne, können wir nochmal. Würdest du noch deine Ankündigung machen? Ja. Ich wollte euch nochmal zu einer Demonstration einladen, die ist nächsten Montag am 9. Mai. Am 8. Mai ist ja der Tag der Befreiung vom Faschismus. Aha. Und da organisiert das Antifa-Plenum hier aus Gießen eine Demonstration hier. Wir treffen uns am Berliner Platz um 18 Uhr. Genau, und letztes Jahr gab es auch schon eine Demo zum 8. Mai. Dieses Mal fällt er auf den Sonntag, deswegen haben wir den 9. Mai gewählt. Außerdem ist ja auch wegen der Zeitverschiebung, glaube ich, der 9. Mai in manchen Ländern auch der Tag der Befreiung vom Faschismus. Ja, deswegen fallen wir da nicht aus der Tradition heraus. Da wollte ich euch nur noch mal einladen, ganz herzlich dazu, zu der Demonstration zu kommen. Das war ja unterschreiben wir auch solche von der Nacht vom 8. zum 9. Ich habe mal 8. oder 9. Das ist also auch vollkommen okay, würde ich sagen. Also, okay. Sag ich mal, das stimmt zu mir zu als. Ich finde es wenigstens besser als lieber der angehende Historiker. Das ist gut. Okay, das ist Team 8. Mai. So, dann, also schönes Aldabat, euch offiziell die Veranstaltung und hoffentlich bis nächste Woche. Montag! Ich habe die Diskussion, hat Spaß gemacht.